Abschnitt 15 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: In der roten Reihe. Das Haus, an 250 Jahre alt, ist ein altes Fachwerkhaus mit zwei Fronten, und zwar mit der einen nach der roten Reihe, dem Judentempel gegenüber, und mit der anderen nach der Bäckerstraße zu belegen. Im Parterre befand sich ehemals eine von der Familie Engel geführte kleine Schankwirtschaft. Durch einen sehr engen Hausflur, über eine schmale, winklige, steile Treppe, gelangt man in das Dachgeschoss, das nach der Bäckerstraße zu das dritte, nach der roten Reihe zu das vierte Stockwerk bildet. Oben führt eine schräge Rampe auf den engen Gang, in dem rechts hinten die Eingangstür zu dem Mordraum liegt. Es ist eine nur etwa 7 Quadratmeter große Kammer. Der Fußboden wie die Wand zeigten sich bei der späteren Untersuchung mit Menschenblut durchtränkt. In der Kammer befindet sich linker Hand von der Eingangstür ein kleiner, aus dem Dache hervorgebauter Erker mit einem Fenster nach der roten Reihe zu. Daneben fällt das schräge Dach zurück. In dem dadurch gebildeten Winkel an der Tür gegenüberliegenden Wand stand ein Bird. Neben diesem das blutdurchtränkte, seegrasgepolsterte Feldbett. An den Wänden rechts und links von der Tür standen kleine Tische. Ein Waschständer und zwei Stühle vervollständigten die Einrichtung. In der Tapete steckten Postkartenbilder unzüchtigen oder sentimentalen Geschmacks. An der Zimmerdecke, zwischen dem Tische rechts und dem Bette, hatte Hamann an Ketten einen Kochtopf aufgehängt, sodass er von unten erhitzt werden konnte. Ein Ofen ist nicht vorhanden. Unter dem Fenster, im Erker, befindet sich ein kleiner Verschlag. In demselben Geschoss liegen die Wohnräume der Eheleute Lindner, deren Küche unmittelbar an Hamanns Zimmer stößt, von ihm nur durch eine dünne Wand getrennt, sowie mehrere zu den anderen Wohnungen des Hauses gehörige Bodenkammern. Auf dem Flur ist eine Wasserleitung. Die Klosetts liegen auf dem engen Hofe, auf den zahlreiche Fenster münden. Vergegenwärtigen wir uns die Hausbewohner. Vor uns steht ein kleiner, mit allen Hunden gehetzter, in allen Wassern gewaschener Zwergteufel. Ein Weib von der Physiognomie jener Gesche Margarete Gottfried, die man in Kriminalwerken oft abgebildet findet. Das ist Elisabeth Engel, geborene Bräutigam, eine Frauensperson von 50 Jahren. Klein, dürr, überintelligent, war dreimal verheiratet, hatte 8 Kinder, von denen nur 1 am Leben blieb, nämlich der Arbeiter auf der Continental Theodor Hartmann, ein 18-jähriges, sehr verschlagenes, etwas geckenhaftes Bürschchen. Gegenwärtig ist Mutter Elisabeth verheiratet mit dem Arbeiter Wilhelm Engel, Ordner in der Sozialdemokratischen Partei. Verschwiemelt und roh, aber gutmütig phlegmatisch, wenn er nicht getrunken hat. Wie hatten Hamann und seine Getreueste sich kennengelernt? Im Frühling 1923 wollte die Engel beim Rossschlechter auf der Insel Fleisch einholen, aber es war ausverkauft. Da traf sie nahe dem Laden den Kriminalbeamten Hamann, den sie von Ansehen kannte, denn sie ist Scheuerfrau auf der Kriminalpolizei. Und Hamann bot ihr 1 Pfund Pferdefleisch, welches damals 60 Pfennig kostete, schon für 35 Pfennig an. Daraus entwickelte sich eine Fleischfreundschaft. Sie kamen bald auf Du und Du, gingen miteinander ins Kino, küngelten, küttjebüttchten, tusterten, trampelten, hamsterten und drehten manche schwule Sache. Hamann schenkte der Frau manch abgetragenes Kleidungsstück, Er war ja Kleiderhändler und hatte Gewerbeschein. Dafür übernahm sie es, die anderen Kleidungsstücke für ihn zu verkaufen. Sie stammten ausnahmslos von Knaben und jungen Leuten. Im Radfahr- und Turnverein Allheil, in welchem Vater Engel und sein Stiefsohn, der junge Theodor Hartmann, große Nummern waren, fand sich mancher, der bald einen Selbstbinder, bald einen Hut, bald eine Breeches-Hose gern billig erwarb. Eine Hand wäscht die andere. Hamann überließ der Familie für ihren Ausschank billiges Fleisch, und als er sich im April mit seiner Hauswirtin Rehbock herumschlug, fragte er die Engel: »Können Sie mir nicht ein anderes Zimmer beschaffen?« Die Engel erwiderte: »In unserem Hause ist eine leere Dachkammer, die können Sie haben.« So kam er denn am 9. Juni in die alte Baracke am Judentempel, wo wenigstens 20 Morde mitten in einer menschenvollen, aller Wohlfahrt spottenden Mansardenhöhle ausgeübt wurden. Klammer auf, man stelle sich einmal vor, Hamann wäre ein Jude gewesen, welche Ritualmordmehren und Pogrome hätten dann im Volke entstehen müssen, Klammer zu. Nur durch eine dünne Tapetenwand von Hamanns Dachzimmer getrennt, liegt die Küche der Frau Lindner. Frau Lindner ist eine junge, schlanke, blonde Frau, sehr fürs Feine. Als Hamann in das Haus einzog, erzählte er sogleich allen Mitbewohnern, dass er für Sauberkeit sorge und sehr apart sei. Daher das Klosett, das man zu 5 Parteien gemeinsam benutzte, nicht besuchen, sondern seinen Eimer dorthin tragen werde. Und sein Stoffwechsel musste außerordentlich sein, denn man sah ihn nun alle Viertelstunde mit einem verdeckten Eimer zu dem ewig verstopften Klosett und dann zu der im Flur liegenden Wasserleitung gehen, wie er denn unaufhörlich in seinem Zimmer, das die Engel angeblich nie betrat, wischte und schrubbte. Der Mann von Frau Lindner ist Glasarbeiter, ein kleiner, gutartiger, schwarzer Stiesel. Außerdem wohnte bei ihnen ein besseres Fräulein, das zuweilen Herrenbesuch empfängt. Und dann war da auch ein kleiner Hund namens Fuchsi. Dem brachte Hamann zuweilen Knochen. Aber Frau Lindner konnte Hamann nicht leiden und ärgerte sich über die vielen Besuche von Jungen, die auf der engen Stiege trampelten. Es gab in dem Hause viel Zank. Das Ehepaar Lindner schlug sich. Er sagte: »Du Hure!« Sie vermöbelte ihn mit dem Besen. Auch das Ehepaar Engel zankte sich im Parterre, wenn er Knülle war. Granz hatte vor Frau Lindner auf der Straße ausgespuckt, darauf hatten sich Hamann und die Lindner auf der Treppe angeschrien. Dann hat Herr Hamann um Entschuldigung gebeten und hat gesagt: »Darf ich die Herrschaften miteinander bekannt machen? Meine Nachbarin Frau Lindner, mein langjähriger treuer Mitarbeiter Herr Granz.« Seit der Zeit haben sie sich wieder gegrüßt. Aber wenn die vielen Jungens zu Herrn Hamann kamen, dann haben Frau Lindner, das Fräulein, das bei Lindners wohnte, und ein unbekannter, aber feiner Herr, der gerade zu Besuch war, durch die Türritze zugesehen. So sind sie bald dahinter gekommen, dass bei Hamanns Verkehr mit den jungen Leuten dunkle Dinge im Spiele waren. Sonst aber war das Leben lustig. Große Platten Fleisch wurden in Engels Küche gebraten, auf Hamanns Zimmer wurde gesungen und getrunken. Die Eheleute Lindner haben wiederholt Schupo und Sipo herbeigeholt. Einmal hat sogar die junge Frau zusammen mit einem Kriminalassistenten eine ganze Nacht drüben am Judentempel gestanden und Hamanns Licht belauert. Aber der Zufall fügte es, dass gerade immer dann, wenn die Polizei eingriff, nichts Besonderes zu entdecken war. Auch war Hamann von großer Frechheit. Einmal kam nach wiederholtem Ansuchen der Nachbarn die Polizei in der Nacht, um bei Hamann Haussuchung zu halten. Hamann schloss die Türe nicht auf. Er machte die Beamten ruhig darauf aufmerksam, dass, wenn kein Befehl zur Verhaftung vorliegt, nach § 106 keine Haussuchung zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens stattfinden darf. Kommen Sie also um 6 Uhr wieder. Als die Polizei dann wiederkam, war nichts Verdächtiges zu finden. Die Nachbarn aber sagten, es hat doch keinen Zweck, das Treiben anzuzeigen. Hamann behält immer recht. Er ist mit allen Beamten auf Du und Du. Im zweiten Stock wohnt Frau Fobbe, eine große, kräftige, energische und brave Frau, Spiritistin, Gesundbeterin und Todfeindin der Engel im Parterre. Im dritten Stock wohnt Frau Mühlhahn. Sie sieht aus wie eine gute alte Eule und legt den Mädchen die Karten. Diese beiden braven Seelen waren überzeugt, Herr Hamann ist bei der Mitternachtsmission. Er tut Gutes an die Obdachlosen, er führt sie zum Arbeitsnachweis und gibt die armen Jungens zu essen. In der Küche der Mutter Engel im Parterre wurde Sülze bereitet. Hamann brachte in einer Schüssel, die er mit einem Tuche verdeckt hatte, in kleine Würfel geschnittenes Fleisch und schüttete es in kochendes Wasser. Von dem gekochten Fleisch, das blass aussah und nach seinen Angaben Schweinefleisch sein sollte, füllte er das Fett ab, glühte dieses Fett dann noch einmal aus und füllte es in Flaschen. Das Fleisch wurde durch eine Fleischmaschine gedreht und dann in die Schale gefüllt. Vor Weihnachten 1923 machte Hamann in der Engelschen Küche auch einmal Wurst in Därmen, die angeblich Hammeldärme sein sollten. Hamann, der regelmäßig bei Engels aß, verzehrte diese Wurst gemeinschaftlich mit seinen Wirtsleuten. Sie war gut gewürzt und schmeckte wie Bregenwurst. Auch von der Sülze und dem ausgeglühten Fett bekam die Familie Engel jedes Mal ihren Teil. Aber seit Mitte April 1924 bezogen sie kein Fleisch mehr von Hamann, weil ihnen danach übel wurde und sie es nicht mehr mochten. Über die Herkunft dieses Fleisches ließ sich gar nichts feststellen. Die Hausgenossen gaben an, es sei ihnen aufgefallen, dass Hamann oft mit Fleischpaketen das Haus verließ, aber nur selten mit Paketen ankam. Hamann führte im Übrigen ein gutes Leben und ließ viel Geld springen. Er verkehrte mit seinem Liebling Grans in guten Wirtschaften und machte dort manchmal Zechen von 50 bis 60 Mark an einem Tage. Gelegentlich wurden auch Dörrchen und Elli mitgenommen, dann trank man Cognac und Sekt. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Klaus Missfeld.